Erster Gott ist wirklich gut zu Israel. Er hilft Menschen mit einem reinen Herz. Zweiter, aber ich hatte fast Angst. Ich wäre fast hingefallen. Dritter, ich war sauer auf stolze Leute. Ich sah, böse Menschen haben viel Glück. Vierter, sie haben keine Schmerzen. Ihr Körper ist stark und gesund. Fünfter, sie haben keine Probleme wie andere. Sie leiden nicht wie andere Menschen. Sechster, sie sind sehr stolz. Sie benutzen Gewalt wie Kleidung. Siebter, sie sind reich und fett. Sie denken nur an böse Dinge. Achter, sie lachen über andere. Sie reden böse und wollen Macht. Neunter, sie reden schlecht über den Himmel. Sie reden schlecht über die Erde. Zehnter, viele Menschen folgen ihnen. Sie trinken viel Wasser. Elfter, sie sagen, weiß Gott das? Weiß der Höchste alles? Zwölfter, so sind die bösen Menschen. Sie haben Ruhe und viel Geld. Dreizehnter, war mein gutes Herz umsonst? War mein braves Leben umsonst? Vierzehnter, ich hatte jeden Tag Schmerz. Jeden Morgen hatte ich Pech. Fünfzehnter, wenn ich das laut sage, bin ich schlecht zu deinen Kindern. Sechzehnter, ich dachte viel nach. Aber es war sehr schwer für mich. Siebzehnter, dann ging ich in Gottes Haus. Da verstand ich ihr Ende. Achtzehnter, du stellst sie auf glattes Eis. Sie fallen tief und gehen kaputt. Neunzehnter, plötzlich sind sie weg. Sie haben Angst und sterben. Zwanzigster, sie sind wie ein Traum nach dem Schlafen. Gott vergisst sie schnell. Einundzwanzigster, mein Herz war sehr traurig. Es tat mir weh. 22. Ich war dumm und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. 23. Aber ich bin immer bei dir. Du hältst meine rechte Hand. 24. Du gibst mir guten Rat. Danach nimmst du mich zu dir. 25. Wer ist für mich im Himmel? Auf der Erde will ich nur dich. 26. Mein Körper und mein Herz werden schwach. Aber Gott ist mein Halt für immer. 27. Menschen ohne Gott gehen verloren. Du strafst alle, die weggehen. 28. Ich bin gerne nah bei Gott. Gott ist mein Schutz. Ich erzähle von seinen Taten.